Hase, sie ist so Hase, sie ist unheimlich Has. So Has war's wirklich lang schon nicht, so werd ich das jetzt was. Und mir kommt vor, es ist so Has war man noch nie. Und wann immer das einbild, nur sag's ihr mal auch nicht mir. Der Hund geht auf der Straße geht der Hund. Solang dem Hund nix weh tut, solang ist er noch gesund. Wie lang der Hund noch gesund ist, das hängt jetzt ab von dir. Und wann du weißt, was du vorhast, sag's ihm aber auch nicht mehr. Wir bewegen sie durch die Gegend und wir schauen als wir den neuen. Ein Kieberer, der hält uns auf, wir sind nicht richtig gefahren. Der Kieberer wird ungut und er führt sie auf als wir. Und wenn's willst, dass er sie vertschüsst, sag's ihm aber nicht mehr. Es kommen so viel Leute daher, daher kommen viel Leute. Die einen, die mag ich lieber und die anderen lieber nicht. Und einer, der kommt zu mir und er steht schon da bei dir. Und wenn er da am Wecker geht, sag's ihm aber nicht mehr. Und was sich der alles ausdenkt da und was der nicht alles sagt. Und was der alles drauf hat und was sich der alles fragt. Es fehlt nicht viel und du hast dich vor ihm noch auf die Knie. Und wenn der dir so taugt, dann sagt es ihm aber nicht mehr. Er redet zu viel, er redet zu viel, auch wenn ihm keiner fragt. Er quasselt und er plappert, auch wenn er nicht viel sagt. Und wenn der das alles aufschreibt hat, der braucht viel Papier. Und wenn er da auf Nerven geht, sag's ihm aber nicht mehr. Es ist ja so, dass so ist, dass du nicht weißt, wir essen jetzt. Und über das hinaus ist auch noch alles mit allem vernetzt. Zum Glück ist mir das wurscht, wenn ich den Überblick verliere. Und wenn's das selber auch so geht, sag's ihm aber nicht mehr. Es kann schon sein, dass nicht so ist, nicht so ist, wie ich sag. Und außerdem sag ich ja nicht dasselbe jeden Tag. Es kann schon sein, was ich da sag, dass ich dich da verliere. Und wenn da klar ist, was ich mein, sag's ihm aber nicht.